Ja, dann hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Filmexe Podcasts. Heute mal mit einer besonderen Ausgabe, weil wir es endlich geschafft haben, uns zusammenzusetzen für den Jahresrückblick 2016. In dem Sinne erstmal frohes Neues. Und ich sitze hier mit John und Tim. Tachchen. Hallo. Und eigentlich war ja auch angekündigt, dass Friedel von Grimm dabei sein würde. Die ist aber leider krank und entschuldigt sich. Aber ihre Liste haben wir natürlich hier und wir werden auch noch darüber reden. Ja, alles klar. Weil, also wie das jetzt heute abläuft, ist, wir haben alle drei eine Liste gemacht, unsere Top 10 des Jahres, über die wir reden werden explizit. Und dann haben wir noch von anderen Bloggern ihre Listen bekommen. Das sind, wenn du die Liste kurz Ja, zeigst. wir danken, ich glaube, 5 Leuten oder so für die Teilnahme an unserer Umfrage, für unser entsprechendes Endvoting dann. Und zwar danken wir Christian Neffe vom, ich glaube, audiovisuell Blog.wordpress.com. Wir danken Steppenwolf. Wir danken Margot. Weißt du noch, Margot Margot Filmtipps. Filmtipps, genau. Wir danken Bette Davis von Bette Davis Bookshop. Bookshop. Und wir, Friedel von genau, Friedel von Grimm, danken natürlich wir hat noch er für auch die ihren Liste. eigenen Blog. Am besten verlinken wir das dann einfach in der Beschreibung dann noch. Genau, und für das Endrating kommen dann noch unsere drei, beziehungsweise auch noch Christophers Ja. Top 10 dazu. Und dann, ja, stellen wir die am Ende vor. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal gleich an mit unseren Listen. Wollen wir dann einfach immer Platz für Platz durchgehen? Machen wir doch so. Ja, ich würde sagen, denn ein bisschen ins Detail. Okay, dann kann ja John mit seinem Platz 10 anfangen. Ja, es ist lustig, dass es dieser Platz 10 da reingeschafft hat. Es hätten auch drei andere sein können. Hat sich ein paar Mal verschoben. Am Ende steht da jetzt Neon Demon. Ich habe es auch nicht mehr Oh geändert. nein, oh, ich bin so ein Idiot. Und Oh ich nein. habe auf die Reaktion von Oh Tim gehofft und nein. gewartet, weil ich erstaunt war, dass er ihn nicht in seine Top 10 reingenommen hat. Okay, Weil ich alles weiß, klar. Tim ist so ein Nicholas Winding, wie heißt der, Reef Refn, Winding? Refn, Nicholas Winning Refn. Winding Refn Fan Ja, und hat sich so ja, auf Neon Demon ja, gefreut. Und habe ich gedacht, ach, den nehme ich mit rein, dann kriegt er noch einen Punkt von mir. Und das bleibt, glaube ich, auch bei einem Punkt, weil der taucht in keiner anderen ja. Liste auf. Okay, Jungs, ich werde jetzt das schon mal ankündigen. Ich werde jetzt ad hoc meine Liste ändern. Und ich sage dann am Ende nochmal meine Liste insgesamt. Aber ich werde jetzt einfach quasi in meinem Kopf sie dementsprechend abändern. Ja, tut mir Ist leid. okay. Aber Wird sich aufs okay. Endwerting wahrscheinlich auch nicht so sehr Na, mal gucken. auswirken. Aber auf jeden Fall, du hast den Neon Ja, genau, ich habe The Demon. Neon Okay. Demon. Und Gut. wie man jetzt Tims Reaktion anmerken kann, ist er auch verdient irgendwie in den Top 10 vertreten. Ja, auf jeden Fall. Er war einfach, wir haben, glaube ich, noch ein, wir haben darüber gesprochen, Tim und ich, in Ja, einer der ja. alten Folgen. Er ist so ungewöhnlich von der Art und von der Erzählweise. Der Handlungsaufbau ist gänzlich unbekannt, weil er nicht so stringent einer bestimmten Linie folgt, weil du ja auch mal gesagt hast, dass Winding, ach, ich kann den Namen nicht aus. Nicholas Winding Refn. Refn, okay. Ja. Dass der gerne Schritt für Schritt die einzelnen Szenen dreht und nicht vorher schon unbedingt den konkreten Plan hat, wo es am Ende hingehen soll. Habe Ja. ich das richtig in Erinnerung? Und naja, nee, nicht ganz. Also was Okay. er gerne macht, ist tatsächlich chronologisch zu drehen. Egal, was für einen Aufwand es macht. Also du drehst ja eigentlich im Hollywood-System so gut wie keinen Film chronologisch, ne? Also wenn, keine Ahnung. Wenn Rogue One gedreht wird, Spoiler, dann drehen sie wahrscheinlich erstmal so die gesamten großen Szenen, die am Strand sind, und fangen dann irgendwann später mit dem Anfang an quasi. Und Refn ist es immer so unglaublich wichtig, dass der wirklich chronologisch dreht, also diese ganze Reise quasi durchdreht. Und ich muss dann jetzt mal zu Neon Demon sagen, den ich jetzt auf Platz 7 zu stehen habe. Mir kommt es bei Nicholas Winding Refn immer so vor, als wäre er so der Ästhet von dem vom heutigen Kino. Also ich würde sofort safe sagen, dass Neon Demon der ästhetischste Film des letzten Jahres ist. Und auch irgendwie der einzige Mann ist, also Nicholas Winding Refn jetzt, der aus meiner Sicht Kunst und Mainstream am besten miteinander verknüpft irgendwie. Also es wäre falsch zu behaupten, dass The Neon Demon kein Mainstream-Film wäre. Es wäre aber auch komplett falsch zu behaupten, wenn man sagt, dass er kein Kunstfilm ist. Also irgendwie verknüpft er das beides ziemlich miteinander. Und seine Filme sind immer so ein geiler Rausch irgendwie, als wenn man, weiß nicht, es ist, also ich glaube, wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, John, nenn mir einen Film aus 2016, der so ähnlich war wie The Neon Demon, dann würdest du wahrscheinlich keinen Film sagen können. Exakt, genau. Und das deswegen, einfach so krass für sich selbst steht. Genau. Kann man, finde ich, echt einfach nur weiterempfehlen und ist, wie gesagt, meine 7. Okay. Und meine 10, quasi, weil wir ja bei Platz 10 sind, wäre dann jetzt den um einen Platz nach unten gerutschten Doctor Strange. Gut, und hier bin ich, ja, mit einer 7,6 von 10 bewertet habe. War, finde ich, das beste Marvel-Outing hinter, okay, na gut, also das beste Marvel-Outing aus dem Marvel Cinematic Universe aus diesem Jahr, besser als Civil War. Ich weiß, Civil War wurde ja enorm hochgelobt und gepriesen von Kritiken und so weiter und so fort, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bin nicht der Meinung, dass Civil War ein schlechter Film ist. Das ist Schwachsinn. Der Civil War ist auf jeden Fall gut. Aber bei weitem nicht, finde ich, das, was andere Leute sagen, was er sein soll. Und hat mit mir nicht so connected, wie er hätte tun sollen. Doctor Strange hingegen fand ich super. Über Benedict Cumberbatch zu den Visuals, die wirklich, wirklich beeindruckend sind. Also ich dachte erst, als Trailer und so weiter rauskam, gut, es wird ein, hat man irgendwie alles schon mal gesehen, aber es war dann wirklich beeindruckend, was sie da gemacht haben und auch kreativ. Und wie immer bei jedem Marvel-Film, so gut wie eigentlich, also außer jetzt Loki, den würde ich ein bisschen rausnehmen, ist der Bösewicht halt mit Mads Mikkelsen ein bisschen mau, vor allem weil ja quasi Mads Mikkelsen ja eigentlich auch nicht der Hauptbösewicht ist am Ende des Tages im Film. Aber nichtsdestotrotz, sehr, sehr gute Unterhaltung, hohes Niveau, schöne Visuals, handwerklich 1A, kann man nichts sagen. Mein Platz 10 ist Doctor Strange. Ja, da kann ich dann auch was dazu sagen, weil ich den auf meiner Platz 8 habe. Oh. Glaube ich, wenn du die Liste kurz öffnen kannst. Ja, Moment. Ich kann gleich sagen, ja genau, Doctor Strange ist bei mir auf 8. Habe den auch noch ein bisschen besser bewertet, weil ich von dem gar nichts erwartet habe. Ich dachte mir, das ist jetzt wieder so ein blöder Erstlingsfilm von Marvel, wo ein neuer Held eingeführt wird. Warst du nicht hyped? Ein bisschen? Nee, überhaupt warst nicht. Warst du das nicht? Wer war denn hyped? Irgendwer war doch hyped. Okay, geil. Nee, ich stand da vom Kino und dachte, okay, jetzt muss ich mir den Quatsch mal kurz angucken. Und dann war ich so überwältigt davon, wie gut es war. Also für mich ist es, wenn nicht sogar der beste Einzelfilm von Marvel, zumindest der beste erste Einzelfilm einer Reihe. Also redest du ganz kurz, meinst du Marvel Cinematic Universe oder ganz Marvel? Nee, Cinematic Universe. Okay, okay. Also auch als Iron Man fand ich nicht so gut oder ja, klar, aber du weißt, auf welchen Film ich hinaus will, ne? Deswegen muss man schon sagen Cinematic Universe. Ach so, ja. Ein anderer ist auch noch mal, kommt auch noch. Ja, aber ich fand Doctor Strange einfach, also es hat natürlich diese Marvel-Formel drin, dass der Bösewicht ist nicht der Rede wert und es gibt immer denselben Aufbau so vom Schema, aber irgendwie hat Doctor Strange halt was anderes, dieses Visuelle vor allem. Die haben sich halt irgendwas getraut. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, was die gemacht haben, aber es hatte einfach irgendwas, was die anderen Filme nicht hatten, und das ist ja auch die große Stärke von Marvel, dass sie immer wieder was finden, was neu ist. Vor allem, was ich halt noch meinte, es war nicht nur visuell krass, sondern es war auch visuell kreativ. Und das, finde ich, ist super selten inzwischen geworden. Also jeder kann, keine Ahnung, eine riesengroße Welle animieren und da animiert wer anders eine noch größere Welle oder dann animiert wer, wie ein Planet explodiert. Das ist alles, eigentlich, es ist alles nicht schwer. Aber wenn du halt Doctor Strange guckst und er befindet sich in dieser Spiegelwelt, hieß die Spiegelwelt? Ja, ich glaube. Wenn man da so durchtritt wo dann, keine Ahnung, wo dann Häuserwände sich umdrehen oder eine Parkbank dreht sich auf in die einzelnen Planken und so weiter. Also das ist ja was Kreatives. Da sitzen ja VFX-Leute da und sagen, okay, was können wir machen? Also wie können wir irgendwas, also ihr versteht, was ich meine, ne? Es ist nicht einfach nur so plump, okay, wir machen irgendwas Großes, sondern wir spielen so ein bisschen rum und so weiter. Und das fand ich vor allem cool bei Doctor Strange. Oh. Ja, das meine ich ja, das ist wirklich, es ist immer wieder was anderes bei Marvel, das kriegen die echt gut hin. Ja. Und dann war das auch die beste Post-Credit-Scene aller Zeiten, meiner Meinung nach. Von ja, das stimmt. Also die hat vor allem den Hype losgetreten, ja, sagen wir mal so. Hast denn du den, John? Ich habe den nicht gesehen, aber ich kann zumindest sagen, dass ihr, auch wenn, und ich brauche es nicht 100-mal sagen, ihr wisst, Marvel und Superheldenfilme nicht meins, aber ihr habt ganz gut Werbung für den Film gemacht. Ich hätte den auch vielleicht gesehen, wären da nicht irgendwie noch so viele andere Filme zu der Zeit angelaufen, dass ich einfach nicht dazu gekommen bin oder mir andere wichtiger waren. Ich werde den aber auf jeden Fall irgendwann nachholen, im Gegensatz zu vielen anderen Marvel-Filmen. Das freut mich. wollen wir vielleicht noch ein paar schnelle Worte, einfach weil es von den Kosten her der größte Blockbuster des Jahres war und er ja sich, glaube ich, in keiner unserer Listen befindet. Ich glaube jetzt zumindest doch, mal. Doch. Wollen wir kurz was über Civil War reden? Ach so, über Civil War? Ja. Ja, er kommt vor in Christophers Liste. Ah, okay. Aber auch nur auf Platz 9, also in der Top-Liste am Ende wird er auf keinen Fall auftauchen. Okay, gut, aber ich meine, wir alle jetzt, also wir nehmen jetzt den Podcast auf, deswegen, also wollen wir noch ein paar Worte über Civil War verlieren, also, weil es ist ja schon, ja. Warte, hast du ihn gesehen, John? Nein, nein. Okay, also, guck mal, du hast ihn nicht gesehen. Wir können ja noch schnell drüber reden. Das ist ja, aber ich meine, also der Film hat unfassbar gute Kritiken bekommen, ist, glaube ich, einer der bestrezensierten, wenn nicht sogar der bestrezensierte Blockbuster des Jahres. Und er ist in Staffans und meiner Liste nicht drin. Und das ist ja schon durchaus selten. Ich habe ja schon meinen Standpunkt klar gemacht. Aber vielleicht willst du ja noch was dazu sagen. Ich hatte einfach das Problem mit dem Film, dass der ein Problem, ich fand den auch ziemlich gut. Sehr gut sogar. Aber der hat irgendwie mich verloren so irgendwann. Also die Handlung war jetzt nicht so clever, wie sie dachte, dass sie wäre. Vor allem, wenn man die Vorlage kennt. Also die Vorlage ist schon nicht clever und für den Film habe ich es ja nochmal reduziert. Und dann kommt halt dazu, dass dieser ganze Konflikt zwischen Iron Man und Captain America finde ich jetzt nicht so spannend. Na, stimmt. Ich mochte es dann eher, als es dann wirklich zum Kämpfen kam und dann plötzlich Ant-Man und Spider-Man aufgetaucht sind. Wobei man halt auch eine der besten Szenen des Jahres, meiner Meinung nach. Wobei man halt auch echt sagen muss, ne, also diese Auseinandersetzung am Leipziger Flughafen, die dauert 10, 15 Minuten in einem bisschen über 2,5 Stunden Film, glaube ich. Und naja, also wenn halt 10 bis 15 Minuten gut sind, dann ist ein 2,5 Stunden Film, aber der Rest fällt relativ ab. Denn das, du verstehst, was ich meine, ne? Ja, also ich war da auch nicht durchgehend so unterhalten wie bei Doctor Strange zum Beispiel. Deswegen hat es halt auch nicht in die Liste geschafft. Ja. Aber ist jetzt, also ist kein schlechter Film, ist auch einer der besseren Marvel-Filme. Meinte ich ja auch, es ist kein schlechter Film, das muss man sagen, der Film ist gut, aber wie gesagt, es gab bessere Outings dieses Jahr aus dem Marvel-Universum, meiner Meinung nach. Ja, deswegen. Das stimmt. Also im Vergleich ist zum Beispiel Doctor Strange hat bei mir, glaube ich, 8,5 von 10. Und wobei ich auch sagen muss, ich immer sehr, sehr gerne hoch bewerte. Aber eine 10 gibt es ja selten. Ja, ja, na gut. Ja. Und Civil War hat halt 8. Also es ist schon nah beieinander. Ah, okay. Und der auf meiner 10, wenn wir jetzt einfach mal zu meiner Liste gehen wollen, der hat auch eine 8, gefiel mir aber einen Tick besser und hat es auch gestern erst in meiner Liste geschafft, weil ich ihn da gesehen habe. Toni Erdmann. Ist, glaube ich, der einzige deutsche Film, den wir drei in einer unserer Listen haben. Okay, warte, ist es jetzt deine 9 oder was? Ist meine 10. Also, ist deine 10. Achso, ja. Okay. Ich wollte auch noch mal ganz kurz sagen, Civil War stand erst noch in meiner Liste drin, aber ist dann rausgeflogen, als wir dann quasi uns geeinigt haben, dass wir nach deutschem Release-Datum gehen, nicht nach amerikanischem. Ja, meiner ist auch, also meiner ist für Toni Erdmann rausgeflogen, mir ist Civil War. Ja. Ja gut, habt ihr Toni Erdmann gesehen? Nein. Nee, leider noch nicht. Oh, okay, schade. Da muss ich halt kurz sagen, wie ich ihn fand. Ja. Wird auch nicht so lange sein, weil ich mir auch keine wirklich endgültige Meinung zu dem Film gebildet habe. Ja. Also es ist auf jeden Fall abschnittsweise einer der lustigsten Filme, die ich je im Kino gesehen habe. Zwischendurch ist das Kino lag auf dem Boden vor Lachen. Und man hat nicht mal mehr verstanden, was gesagt wurde auf der Leinwand. War aber auch völlig egal, was einfach diese ganze Situation war so witzig. Und ich glaube, jeder, der den Film gesehen hat, weiß, was ich meine, wenn ich einfach nur Empfang sage. Und auch sonst war der Film einfach witzig, sympathisch. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, worum es geht. Nee, nicht mehr. Ich glaube, ich habe mal so ein bisschen so eine... Ich weiß, worum es geht. Ich weiß, worum es geht. Es ist relativ wichtig, um zu sagen, was halt daran so gut ist. Es geht halt, dass ein älterer Mann, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, hat irgendwie einen italienischen Nachnamen, hat die Beziehung zu seiner Tochter ist halt irgendwie gestört. Er ist so ein Lebemann, spielt gern Streiche, ist Klavierlehrer, ist an der Schule so Lehrer. Und seine Tochter ist halt Unternehmensberaterin, lebt in Bukarest und reist umher, muss immer telefonieren und so. Und er hat halt das Gefühl, dass ihr Leben nicht so ist, wie es sein sollte, dass sie nicht so glücklich ist, wie sie sein sollte. Und entschließt sich dann, nachdem er ihr Leben in Bukarest gesehen hat, dem zu helfen, indem er sich als Toni Erdmann ausgibt und immer in ihr Leben tritt und ganz viel Schwachsinn immer erzählt. So grob ist es so zu sagen. Und diese Beziehung zwischen den beiden ist so gut erzählt. Also man kann beide irgendwie immer nachvollziehen. Man weiß, warum er handelt, wie er handelt. Genau, und man weiß aber auch, dass sie halt in der Karriere weiter voranschreiten will. Sie ist dann aber gleichzeitig traurig, dass die Beziehung zum Vater so gestört ist. Mhm. Und beide schaffen es aber nicht, das so zu durchbrechen. Okay, aber jetzt reicht. Also ja, und ich wollte halt nur... Also die Handlung ist da auch eher zweitrangig, weil, also viel Handlung gibt es nicht, aber es ist halt mehr diese Beziehung zwischen den beiden und die ist so gut erzählt. Und man fühlt da richtig mit und immer, wenn es da irgendwie einen Durchbruch gibt in dieser Beziehung, freut man sich. Da hat auch immer das ganze Kino so, war das so ein Quatsch gemacht. Aber nicht in so einer schmierigen Art, sondern durchweg sympathisch. Hat ja auch Standing Ovations bekommen in Cannes. Und auch völlig zu Recht. Also das einzige Problem, was der Film hat, der ist mit 2,5 Stunden sehr lang. Und auch sehr lang, weil er oft die Kamera auf den Gesichtern hält. Und damit habe ich so ein bisschen ein Problem. Das finde ich nicht immer notwendig. Aber abgesehen davon ist der auf jeden Fall unbedingt sehenswert. Und ich hoffe, dass der bei den Oscars auch eine Chance haben wird. Ja, das waren meine 10. Okay, der wurde ja auch bei Rocket Beans TV, glaube ich, sehr gelobt, ne? Kann das sein? Kann gut sein. Also grundweg, ich habe noch niemanden gehört, der den Film nicht gut fand eigentlich. Hm. Ich glaube, die hatten da auch mal irgendwie sowas gesagt, dass die letzte halbe Stunde vielleicht war ein bisschen zu viel einfach. Oder irgendwo habe ich das mal gehört. Nee, die letzte halbe Stunde ist das Beste. Ah, okay, gut. Das ist eher der Anfang so. Okay. Okay. Ja, dann. Dann kommen wir jetzt zu unserer neuen. Genau. Ne? Ja. John, willst du wieder? Ich fange an. Ein Film, über den brauchen wir gar nicht so lange reden, weil ich weiß... Ich glaube, Tim hat ihn gesehen und war relativ enttäuscht davon. Hat es aber hier trotzdem reingeschafft. Girl on the Train oder Girl on a Train. Ich bin mir nicht genau sicher. Ich glaube, es heißt Girl on the... Okay, Girl on the Train. Nach einem Krimi, kann man sagen, oder nach einem Thriller. Ist ein spannender Film. Ich fand ihn gut. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber geredet. Und du bist auf meine Empfehlung, glaube ich, auch... reingegangen in den Film, Tim, wenn ich mich erinnere. Ja, das ist richtig. Und ich habe deine Erwartungshaltung ein bisschen zu hoch getrieben. Und du warst hinterher dann ein wenig enttäuscht. Aber also man muss ja jetzt auch sagen, ich fand den Film jetzt auch wieder um die Scheiße. Ne? Also es gab schon gute Sachen an dem Film und ich sehe Emily Blunt auch ziemlich gerne und dachte mir den ganzen Film über nur, das muss ein harter Dreh für sie gewesen sein, weil sie sah halt original 60 Tage lang wahrscheinlich einfach nur scheiße aus, ein Dreh. Aber der Film, ich habe mir dann irgendwie von dem letztendlichen Outcome von dem Film irgendwie mehr erhofft. Ich dachte, dass der Twist am Ende ein genialerer ist, als er dann letztendlich aus meiner Sicht zumindest irgendwie nicht war. Aber sagen wir mal so, ich glaube schon, dass meine Erwartungshaltung das ein bisschen geschmälert hat irgendwie. Ich kann schon nachvollziehen, dass wenn man überhaupt keine Ahnung hat, einfach reingeht und hinguckt, der einen ziemlich großen Effekt haben kann. Das kann ich mir schon vorstellen. Hm. Ich konnte mit dem Film halt vorher überhaupt nichts anfangen oder überhaupt mit dem Namen. Ich bin einfach in die Pressevorführung reingegangen, habe gedacht, ja okay, ich weiß nicht, was da kommt und war so überrascht, dass es der Film geschafft hat, mich so oft zu überraschen. Und das ging dem, der mit dabei war, Niklas, auch so und ich habe dieses Gefühl halt zum Anlass genommen, den jetzt auf Platz 9 zu setzen. Es hätten auch andere Filme noch werden können, wie gesagt, da unten diese Platzierungen, die sind jetzt auch streitbar, würde ich sagen. Ja. Oder strittig. Okay, Stefan, was hast denn du auf der 9? Ich habe auf der 9 einen Film, den ihr wahrscheinlich auch nicht gesehen habt. Das ist richtig. Florence Foster Jenkins mit Meryl Streep als schlechteste Opernsängerin aller Zeiten. Den habe ich gesehen. Hast du gesehen? Mhm. Und wie fandest du den? Nett, aber nicht Top 10 würdig aus meiner Sicht. Aber also ich fand den grandios. Also an dem Fall hat mir auch, wie schon bei Toni, hat mir eigentlich fast alles gefallen. Der war wieder witzig. Meryl Streep spielt wirklich so gut, wie immer alle sagen, finde ich. Und der, ich weiß nicht, wie der heißt, Andy Samberg ist der. Ja, ich weiß auch nicht, also Howard aus Big Bang Theory. Den fand ich auch gut in dem Film. Wobei der da schon sehr, sehr autistisch wirkt teilweise. Aber gut, da kommen wir noch zum anderen Film, wo sich Tim dran gestört hat, dass ein Hauptcharakter so ist. Oh Gott. aber ja, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Vergnügen mit dem Film. Sehr viel muss man jetzt auch nicht zu dem sagen. Es ist halt witzig, kurzweilig und die Darsteller sind top, meiner Meinung nach. Ja, okay. Ich habe auf der neuen, den Film wird wahrscheinlich keiner seiner Top-10-Liste haben, da habe ich Warcraft gepackt, mit einer 7,8 von 10. Ich hatte ihn auf meiner Liste. Geil. Ja, der wurde aber runtergekickt, weil, ja, okay. Naja. Also bei Warcraft, das ist halt so eine Sache. Ich meine, ich spiele World of Warcraft, ich habe eine sehr große Verbindung zu dem ganzen Universum, weshalb es natürlich dann auch, wenn der Film rauskommt, irgendwie das für mich eine andere Bedeutung hat als für andere. Ich finde aber, es ist einer der, wenn nicht sogar der am sinnlosesten durch den Dreck gezogenste Film des Jahres. Ich kann es nicht verstehen. Ich habe auch nur Leute kennengelernt, die es nicht verstehen konnten. Mhm. Also wir alle konnten ja nicht verstehen, wieso er so krass durch den Dreck gezogen wurde. Er ist vor allem, und die Diskussion gibt es ja jedes Mal. Stefan geht ja auch nach dem einfach, wie gut wurde er unterhalten am Ende des Tages und alles andere ist eigentlich mehr oder weniger irrelevant. Und ich schlüssel das ja immer auf in die einzelnen Elemente und bla. Und ich muss bei Warcraft halt echt sagen, der war von den Visual Effects her mit das beeindruckendste des Jahres, was ich je gesehen habe, mit das beeindruckendste des Jahres. Und allein, dass er etwas hinbekommen hat, was so unfassbar schwer ist, nämlich dass, für mich war es zumindest so, dass die Menschen im Film wie ein Fremdkörper wirken. Ja, das stimmt. Und dass die Orks, dass die Alte echt hinbekommen haben, dass die Orks sich unfassbar mehr interessieren als die Menschen, obwohl die Orks halt alle visuell animiert sind quasi, zwar halt mit Motion-Capture-Technologie, aber dass trotzdem die Menschen das Problem an dem Film sind eigentlich und die Orks so überragend sind, dass du immer nur bei denen sein willst an sich. Vielleicht haben das viele einfach nicht so verstanden und haben gedacht, naja, die menschlichen Charaktere sind zu schlecht gezeichnet worden, dass man mit keinem von denen irgendwas anfangen konnte. Vielleicht hat es einfach für viele nicht funktioniert, dass die Orks halt die Hauptcharaktere sind oder die, mit denen man sympathisieren soll. Vielleicht hat es nicht gereicht. Und was du jetzt auch gesagt hast, visuelle Effekte waren grandios, was war noch Unterhaltungsfaktor, genau. Naja, und da muss man halt ein bisschen was für die Handlung abziehen, ne? Ist halt jetzt nicht die stärkste. Da hat man zwei Pluspunkte und einen Negativpunkt und dann kommt man aber natürlich nicht auf irgendwie einen grottenschlechten Film, sondern insgesamt halt auf 70% oder so von dem, was eben, es an Potenzial hat. Genau. Also bei mir hat es ja quasi 78% von 100. Also es kommt ja auf jeden Fall in die Nähe. Genau. Und bei dir kommt da noch Fanbonus drauf und dann passt es. Als wir damals halt auch über den Film uns das erste Mal unterhalten haben, meinten wir ja, glaube ich, auch alle, dass die Eröffnungssequenz, ne, also die Orks sammeln sich, das Portal wird geöffnet, sie gehen durch, dass ich saß da im Kino und diese erste Opening-Scene, die 5 bis 10 Minuten dauert, war zu Ende und ich dachte, okay, wartet mal kurz. Also entweder ich bin im falschen Film, aber das ist doch keine 2 von 10. Also allein nach diesem Anfang ist es doch schon keine 2 von 10. Und ich glaube, das meinten wir auch alle, als wir damals den Podcast aufgenommen haben, dass das eigentlich ein ziemlich beeindruckender Start war. Ja, das stimmt. Und deswegen kann ich dieses Bashing nicht verstehen. Ich kann auch ganz das Bashing gegen Assassin's Creed nicht verstehen, um mal kurz darüber zu reden, weil Videospielverfilmung, ne? Ich fand Assassin's Creed bei weitem nicht so gut wie Warcraft, bin ich ganz ehrlich, weil der Film so unfassbar belanglos ist. Aber auch dieser Film, der ja jetzt unterm Tisch, glaube ich, sogar noch einen Ticken schlechter bewertet wurde als Warcraft, ist nicht so unfassbar schlecht. Also, verstehe mich jetzt nicht falsch, ich hatte auch echt nicht meine beste Zeit mit dem Film. Ich würde dem so eine 5,5 oder 6 von 10 vielleicht geben, aber auch keine 2. Das ist Schwachsinn. Das ist kompletter Schwachsinn. Der Film ist irgendwie, ja, also, wo finde ich Warcraft noch irgendwie eine Bedeutung mit sich mitgezogen hat, war halt Assassin's Creed, finde ich, wirklich egal. Der Film ist irgendwie, alles, was da passiert, ist mir irgendwie total Latte, auf gut Deutsch. Und denn, ja, also wie du auch schon meintest, ne, wenn halt die Einlagen kommen, die das Spiel auch gut machen, also das ganze Parcours-Gedöns und so weiter, das ist alles sehr, sehr cool. Bei Assassin's Creed jetzt. Ja, genau. Ja. Das ist alles sehr cool, das ist alles gut gemacht und so weiter, aber da endet es dann auch für mich einigermaßen. Also ich würde sagen, die Story von Assassin's Creed ist ziemlich genauso egal wie bei Warcraft. Und ich fand einfach nur, dass Warcraft am Ende des Tages war noch unterhaltender und hatte noch ein paar mehr Elemente, die mich beeindruckt oder mitgenommen haben. Aber Assassin's Creed ist keine 2 von 10, das ist Schwachsinn. Ja, also dazu muss ich auch sagen, das kann man auch in meiner Kritik lesen, dass ich ja Assassin's Creed Fan bin. Zumindest der älteren Spiele, die neuen habe ich jetzt nicht mehr gespielt. Also ich muss sagen, ich habe den ersten und zweiten Teil gespielt. Ja. Okay, ja, ich habe ein bisschen weiter. Aber ja, und das ist halt, wenn man sich da ein bisschen auskennt mit der Handlung von Assassin's Creed, dann ist es einfach cool, das zu sehen. So, dass dieses ganze Abstergo-Gebäude ist schon, also es hat irgendwie was. Man fühlt sich gleich drin. Und auch die Parcours-Szenen, das ist dann so, als würde man es halt selber spielen. Das haben sie auch wirklich gut umgesetzt. Ja. Aber das habe ich auch geschrieben, wenn ich jetzt kein Assassin's Creed-Fan wäre, dann wüsste ich zuerst einmal nicht, worum es da überhaupt, was da überhaupt gerade passiert. Das wird zu keiner Sekunde irgendwie erklärt. Ja. Ist einfach komplett random, ist irgendwie irgendwas. Ist, ja, ja. Also über die spanische Inquisition, worüber ja der Verteidigung, der Vergangenheitsstrang ist, weiß ich jetzt immer noch nichts. Also, was jetzt auch nicht der Anspruch sein muss, aber. Eben, genau. Wenn man was als Setting nimmt, dann sollte man schon irgendwie erklären, worin der Sinn darin liegt. Genau. Pass auf. Sorry, muss ich ganz kurz einhaken. Und zwar haben John und ich, das war auf jeden Fall ein Podcast nur von uns beiden, wir haben mehrmals lange darüber diskutiert, was wohl aus Assassin's Creed wird. Ja, richtig. Und dann meinte ich nämlich immer, wieso die gottverdammte spanische Inquisition. Und da meinte John auch immer, naja, vielleicht hat das irgendeine Bedeutung und so weiter. Dann dachte ich auch, es muss irgendeine Bedeutung haben. Weil das Geile an dem Assassin's Creed-Franchise ist ja, sie können es egal wann zappen. Sie hätten überall anfangen können. Und das erste Assassin's Creed ist doch auch so Jerusalem-Istanbul-Stuff, ja, ne? Ja, genau. Ja. Und es geht ja immer weiter und weiter und weiter. Und sie hätten den amerikanischen Bürgerkrieg nehmen können, sie hätten französische Revolution nehmen können, sie hätten spanische Inquisition nehmen können. Und einfach nur wirklich für den weltweiten Appeal, ne? Also so Box-Office-mäßig jetzt mal gesprochen. Wie irrelevant ist denn bitte schön die spanische Inquisition? Das interessiert, ganz ehrlich, außerhalb von Spanien wenige und außerhalb von Europa kein Schwein. Es interessiert niemanden. Ja, das stimmt. Und wieso, wenn das wirklich, und das ist wirklich so, das kannst du auch sagen, Stefan, es ist komplett irrelevant für den gesamten Film, dass das in der spanischen Inquisition spielt. Wieso machen die das? Es ist wirklich egal. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie das halt genommen haben, weil sie jetzt, was ja auch auffällt, dass ja mit wenig Columbus in der Vergangenheit ist. Es gibt ja nur drei, ja gut, das mit Columbus hat ja auch keinen Einfluss am Ende gehabt, dass sie, also es sind ja nur drei Szenen in der Vergangenheit, glaube ich, und das sind ja reine Action-Szenen. Ja. Und vielleicht haben sie sich halt schon gedacht, so, ja, okay, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Gegenwart, da ist die Vergangenheit quasi egal, dann nehmen wir uns lieber ein cooleres Setting für einen kommenden Film. Also ob jetzt noch ein Film kommt, ist, glaube ich, fraglich. Ich glaube nicht, dass es ein Erfolg war, der Film. Nee, das war ein Flop. Ja. Also entweder Übersee passiert jetzt noch irgendwas, aber ansonsten ist der Film ist tot. Also in Spanien rasten jetzt völlig aus und freuen sich. Rennen alle rein. Aber also der wird auch weit hinter Warcraft zurückbleiben. Ist einfach so. Okay. Warcraft war der weitaus größere Erfolg als Assassin's Creed. Auch ohne China? Das müsste man mal gucken, um ehrlich zu sein. Das müsste ich mal durchrechnen, aber ich glaube, ohne China kommt es dann fast auf den gleichen Punkt. Assassin's Creed läuft noch, oder? Oder wie lange ist das her? Oder war das Anfang Dezember schon? Der ist vor 2 Wochen gestartet. Ach so, okay. Müsste noch im Kino sein. Okay. Aber sagen wir mal so, im Zoopalast, in der Woche, wo er gestartet wird, war ich da. Und da lief er schon nur noch in so einem Clubkino, in so einem kleinen. Also der ist relativ relevant. Ja. Na gut, Passengers habe ich jetzt auch im kleinen Kino gesehen. Ist er jetzt erst gestartet. Okay, ja. Ist jetzt leider schon 2017, deswegen. Ja. Oder ist er noch 2016? Aber kannst du ja mal sagen, hätte er sonst in deine Top 10 geschafft? Passengers? Nee. Okay. Ja. Nee. Hätte mich jetzt auch überrascht. Ja. Nee, Passengers kann ich. Ich weiß jetzt nicht, ob der 2016 ist oder nicht. Nee, ich meine nicht. Also zumindest nicht Deutschland. Nee, in Deutschland? Achso, Deutschland stimmt, ja. Ja, nee, in Deutschland wäre es 5. Januar. Dann ist er 2017, ja, okay. Ja. Dann rede ich nächstes Jahr darüber. Ja, stimmt. Jetzt kommen wir zu der Nummer 8. Nee, bei dir ist noch 9. Ach nee, bei Warcraft, ja. Okay. Ja, bei Warcraft. Aber, oder, warte mal, irgendwer, nee, egal, vergiss es. Alles wir kommen zur Nummer 8, John. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Für 2 Plätze? Ich glaube, eine halbe Stunde, ja. Sehr gut. Sehr gut. Okay, ja, lustig, Platz 8, bei mir am höchsten platziert von uns dreien, glaube ich, als absolut überhaupt nicht Star Wars Fan, habe ich Rogue One. Oh. Ja. Wobei, da müssen wir jetzt auch nicht mehr so viel drüber reden. Nee, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Genau, ich habe gesagt, Erwartungshaltung war viel höher, als der Film es dann erfüllen konnte. Habe ihn hier trotzdem auf Platz 8, was einfach wahrscheinlich dem geschuldet ist, dass es noch nicht so lange her ist, dass ich ihn gesehen habe. Die Eindrücke sind noch relativ frisch. Ja, Platz 8. Ich hätte ihn auch weiter unten platzieren können, aber ist okay. Mehr aber auch wirklich nicht. Ich muss sagen, Rogue One war in meiner Liste und ist nur wegen The Neon Demon jetzt rausgerutscht. Er wäre auf der 10 gewesen. Ich fand den Film gut, keine Frage. Also hatte ich mal ein Fazit gelesen von irgendeinem Kritiker aus den USA, der halt meinte, wenn Rogue One schlecht ist, ist er zumindest nicht so schlecht wie die Prequel-Trilogie. Aber wenn Rogue One gut ist, dann ist er richtig gut. Und da ist was Wahres dran. Das meiner Meinung nach. Stimmt. Aber dann ist es trotzdem nicht so gut. Genau. Brauchen wir auch gar nicht weiter groß zu sagen. Wir haben ja schon alle unsere Meinung dazu kundgetan eigentlich. Ja. Dann, Stefan, deine Nummer 8, die wir aber auch schon ein bisschen besprochen haben. Ja, haben wir schon besprochen. Doctor Strange, habe ich ja schon angesagt, dass der kommt. Alles klar. Ja. Tim, deine Nummer 8? The Revenant. Okay. Den wir auch alle anderen auch noch haben. Den haben wir beiden etwas später. Wollen wir zu dem später kommen? Wieso? Er wird jetzt erstmal angesprochen. Okay, also gut. Können wir darüber reden. Wo habt ihr denn The Revenant? Bitte? Wo habt ihr The Revenant? Also ich habe ihn auf Platz 5. Ich habe ihn auf Platz 3 tatsächlich. Okay, also bei mir ist eine glatte 8 von 10 quasi, habe ich ihm gegeben. Okay. So, um meine Wertung in den Raum zu bringen. Soll ich erstmal was dazu sagen? Na, mach. Ich weiß nicht. Haben wir über den nicht auch schon gesprochen? Wir haben über den schon mal gesprochen, aber es ist natürlich wahrscheinlich fast ein Jahr her, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich so viel weiß. Aber. Ja, also man muss den Film schon auf ganz vielen Ebenen loben, meiner Meinung nach. Also er hat seine Längen schon an einigen Stellen, weshalb er jetzt bei mir auch nur auf der 8 wäre. Tom Hardy ist grandios, ist für mich das Beste am gesamten Film mit Abstand. Also ich finde ihn auch besser als Leonardo DiCaprio in jeder Hinsicht eigentlich. Leonardo DiCaprio ist natürlich gut. Es wäre Schwachsinn zu sagen, dass er nicht gut ist in dem Film. Aber es wird halt nach einer gewissen Länge im Film, wird es ein bisschen alt, ihn halt leiden zu sehen die ganze Zeit, weil irgendwann ist Leiden auch nicht mehr so spektakulär quasi. Man muss wirklich, wirklich den Hut ziehen und sich verneigen vor der Optik von dem Film. Die ist so unfassbar bahnbrechend, also wie die das gedreht haben, nur mit natürlichem Licht und mit dem neuen Arri-Kamera-Prototypen. Absoluter Wahnsinn, ist ja quasi ein 65mm digital irgendwie. Auch atmosphärisch unfassbar krass. Die Bär-Szene am Anfang ist so unfassbar gut gemacht. Da konnte ich gar nicht glauben, was ich da sehe, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und ja, deswegen schon auf jeden Fall verdient, selbst nach einem Jahr, wo es her ist, dass man ihn gesehen hat, den in seine Liste zu packen. Ja, zu Revenant fällt mir noch ein. Ich erinnere mich noch, wie ich damals, das muss schon 2 Jahre her sein, na, vielleicht nicht ganz, aber anderthalb, als so aufkam, das Wissen darum, dass dieser Film gedreht wird und wie sehr ich mich darauf gefreut habe. Und mir wurde der Film ein bisschen davon kaputt gemacht, dass der so viel öffentliches Bewusstsein, nee, oder wie ins öffentliche Bewusstsein gerutscht ist und dann wirklich jeder sich den angeschaut hat und eine Meinung dazu abgeben wollte, weil er so hoch gelobt wurde. Und ich habe das Gefühl gehabt, der wurde mehr kritisiert als fast jeder andere Film. Also auf Star Wars natürlich gucken die Leute immer noch kritischer oder noch mehr, aber bei Revenant haben die Leute eher noch nach irgendwelchen kleinen Fehlern und so gesucht. Okay, gesagt, aber ja? Wurde denn der Film stark kritisiert? Naja, vielleicht nicht unbedingt, nee, damit kritisiert meine ich nicht nur negativ, sondern überhaupt viel besprochen. Ach so, ja. Wir hören dich gerade nicht mehr. So. Das hatte ich so das Gefühl, aber es ist vielleicht auch nur meine Wahrnehmung gewesen, weil alle gesagt haben, okay, Leonardo DiCaprio macht einen Film, er muss den Oscar gewinnen und der ist so toll und schau dir den an und ich weiß nicht, es haben so viele darüber geredet, das hat es mir nicht kaputt gemacht, das ist übertrieben, weil ich freue mich ja, wenn ein guter Film auch die Aufmerksamkeit bekommt und sich dann Regisseure überlegen, okay, wir machen nochmal so einen Film mit dem Stil, aber es hätte mich auch nicht gestört, wenn der so in einem kleineren Rahmen geblieben wäre, so. Ja. Von der Aufmerksamkeit her. Ja, aber nichtsdestotrotz ist das für mich, war das ein Top-Film, also der mich nicht enttäuscht hat, überhaupt nicht, deswegen bei mir so hoch platziert. Platz 3, das geht schon in Ordnung. Aus denselben Gründen, die auch ich genannt habe in der Liste oder noch andere Gründe? Nö, eigentlich ziemlich aus diesen Gründen, ja. Aber ich habe sowieso nicht so ein Problem mit hier und da meiner langatmigen Szene. Ich bin ja sowieso ein Freund des Westerns und ich auch, aber ich fand, da waren schon einige Sachen dabei, die wirklich ein bisschen zu lang waren. Oder sie haben sich gehäuft, sagen wir mal so. Ja. Da kann ich immer so ein bisschen drüber hinwegsehen. Also, ne? Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Stefan? Naja, ihr habt ja schon alles gesagt zu dem Film eigentlich. Ich fand ihn auch gut, sonst wäre er bei mir auch nicht in der Liste drin. Ja. Ich würde vielleicht noch die erste Szene erwähnen, diese Schlacht am Wasser. Ja, also die erste Plansequenz quasi. Ja, genau. Die war außerordentlich. Ja, das kann man nur so sagen. Genau. Dann kommen wir zu Platz 7. Hattest du nicht? Ach nee, du hattest 8. Ah ja, richtig, okay. Genau. Platz 7 habe ich erst gestern in die Liste noch mit aufgenommen, weil ich den gar nicht mehr für 2016 im Kopf hatte. Und zwar The Big Short habe ich mit reingenommen. Das ist ja interessant, stimmt ja. Ja, fand ich schick. Ich habe ihn vor kurzem tatsächlich nochmal gesehen. Ich habe ihn damals im Kino auf Englisch gesehen und habe ihn jetzt vor ein paar Tagen nochmal auf Deutsch gesehen. Synchronisation ist gut, wunderbar. Macht sich auch ganz gut, den Film auf Deutsch zu sehen tatsächlich. Und ich fand ihn jetzt nochmal eigentlich so gut und beeindruckend und so schön geschauspielert von allen, die da mitwirken, von Steve Carell über Christian Bale und so weiter. Ryan Brad Gosling. Pitt. Brad Pitt, genau, dass der auf jeden Fall verdient auf Platz 7 ist, den hätte ich sogar noch weiter oben platzieren können, weil den fand ich wirklich schöne Wahl, beeindruckend. Schöne Wahl, der Film hat mich auch wirklich durch die Bank unterhalten. Ich fand irgendwie, ich weiß nicht, der Film hat irgendwie Spaß gemacht zu gucken. Genau. Obwohl es halt echt über Börsencrash ging und keine Ahnung was. Also es war schon ganz schön, sich anzugucken. Auch mit dieser geilen Ironie eigentlich, dass der Film ja irgendwie so sagt, ja, wir erklären das alles so, dass jeder es begreifen kann, aber man begreift es halt so gut wie gar nicht. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt war, als du ihn auf Deutsch gesehen hast, aber auf Englisch war es ja so, dass man wirklich wenig verstanden hat. Genau. Ja, eben, aber genau das ist ja der Joke, den der Film selber macht quasi, dass er sagt, es ist voll leicht, aber es ist halt nie leicht. Nee, aber finde ich voll gut, dass der in der Liste drin ist. Hätte ich es vielleicht auch noch irgendwo reingepackt, aber ist jetzt auch egal. Ich habe auf der 7 dann jetzt The Neon Demon. den du schon erwähnt hattest. Glücklicherweise hast du ihn erwähnt, ansonsten hätte ich ihn vergessen. Da haben wir uns ja jetzt auch schon ausführlich drüber unterhalten, bin ich der Meinung. Ja. Ne? Dann komme ich zu meiner 7 und das ist wieder ein Comicfilm, nämlich Deadpool. Oh, ist jetzt, nice. Den wir vorhin schon angedeutet haben, ist er jetzt da. Diesmal nicht von Marvel, also nicht von Marvel Cinematic Universe, sondern von Fox. Fox, genau. Ist quasi, wir können ja nachher noch kurz über ein paar Enttäuschungen sprechen, wo auch aus dem Hause Fox eine ist. Ist Deadpool, glaube ich, eine der positivsten Überraschungen, weil auch da habe ich nicht so viel erwartet. Ich wusste, dass er mir gefallen wird, aber ich hätte nicht gedacht, dass der mir so gut gefallen wird. Wobei der ja hauptsächlich eine Komödie ist. Und eine der besten Komödien des Jahres auf jeden Fall. Ja. Also, was da ich auch wird. Auf der 5 Deadpool in meiner Liste. Und ich muss auch sagen, ich habe selten so gelacht im Kino. Ich finde die Idee, wie sie den Film aufbauen, also vom Schnitt her, ne, also mit quasi Echtzeit und dann geht man zurück und dann läuft man wieder mitlaufen, dann geht man wieder zurück und so weiter. Super klug, weil der Film sonst, wenn man ihn ja quasi chronologisch erzählen würde, wäre der Film eine Dreiviertelstunde Love Story und dann eine Dreiviertelstunde Fresse einhauen, dann ist der Film vorbei. Ja. Und so wie sie es jetzt gemacht haben, wechselt es sich halt sehr schön ab. Es ist endlich der Comicfilm, der diese Comicfilm-Schablone auseinanderbricht. Es ist endlich mal ein Wagnis, einen R-rated Comicfilm zu machen. Der Film ist die größte Box-Office-Überraschung des ganzen Jahres, mit Abstand. Es ist komplett wahnsinnig, was dieser Film gemacht hat. Und auch für mich von der Qualität her wirklich eine der riesigen Überraschungen. Also man muss sich schon einen Kopf machen, wenn man Warner Brothers ist, jetzt um mal einen Flop zu nennen, wenn man Batman vs. Superman rausbringt, der nur von der Produktion des Filmes 256 Millionen kostet und Deadpool kostet 56. Und Deadpool nimmt quasi so gut wie mehr ein. Da muss man sich schon Gedanken drüber machen. Aber genau, aus genau den Gründen, die du jetzt auch genannt hast, habe ich Deadpool auf meiner 5. Und ist damit doch, ja, ist genau, ist der beste Comicfilm des Jahres. Und der einzige, den ich im Kino gesehen habe dieses Jahr. Also so viel dazu. Ist zwar nicht in meiner Top 10, wäre wahrscheinlich auch nicht in meiner Top 15, aber ich fand den auch ganz nett. Ist auch für mich die beste Comicverfilmung. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon durch mit den Comicfilmen. Muss man ja aber auch mal kurz sagen, es ist ja schon krass, ne? Also es setzt ja schon halt einen Trend ab. Also man hat die großen Highseller, ne? Man hat ein Civil War, das gigantisch ist. Man hat ein Batman vs. Superman, was gigantisch ist. Man hat ein Suicide Squad, was riesig ist. Man hat X-Men Apocalypse, es sind alles so riesige Filme. Doctor Strange ja auch. Und am Ende des Tages ist der beste Film für uns alle aus diesem Genre Deadpool, was ein winziger Film ist. Ja. Das sagt ja schon einiges drüber aus eigentlich, wie jetzt langsam wirklich große Comicfilme schon ein bisschen alt werden einfach. Naja, also es ist auch weil Deadpool halt was anderes war. Der nächste Deadpool-Film wird auch ein großes Budget haben. Wahrscheinlich. Größeres. Mal gucken, wie groß sie gehen. Aber dass ihr beide Deadpool so weit über Doctor Strange ansetzt, das senkt meine Erwartungshaltung zu Doctor Strange dann doch wieder ein bisschen. Aber ich schaue mir den an. Ich muss ganz ehrlich sagen, also Doctor Strange und Deadpool zu vergleichen, das ist so schwierig, weil die Filme sind so anders, das ist Wahnsinn. Okay. Deadpool hat ja einfach auch tonnenweise von pubertärem Humor. So. Ja. Und wenn man halt darauf steht, dann kommt der Film ganz hoch ins Rating. So in der Diskussion. Aber gut, damit haben wir alle unsere Top 7 Platz 7 genannt, ne? Ja, genau. Ja. Top 6. John. Top 6 decken sich bei dir und mir, Tim. Glaube ich. Geil. Es sei denn, obwohl, du hast vorhin geändert, vielleicht nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe hier stehen 10 Cloverfield Lane. Ja, ich auch. Okay, sehr gut. Ich auch. Ja, der war so schön auf eine gewisse Art und Weise unaufgeregt. Und unkonventionell, und deswegen bleibt er irgendwie haften, weil er es trotzdem schafft, so unterschwellig irgendwie die ganze Zeit so eine Spannung aufrechtzuerhalten. Und ja, diese Ungewissheit, wie es nun am Ende aufgelöst wird, allein wegen dem Titel, und wenn man vorher nicht weiß, was da passiert, dann weiß man auch wirklich nicht, worauf es hinausläuft. Das Ganze kammerspielartig, nur drei Leute, enge Räume, ein großartiger, schnaufender John Goodman. Ja, ja, all das haben diesen Film so rund gemacht. Ich finde den toll, rückblickend auch. Absolut. Ist der... Okay, nach jetzt, doch, ja, ist der erste Film in meiner Top-10-Liste, der es über eine glatte 8 von 10 geschafft hat. Ich war total überrascht von dem Ding. Ich bin ein großer Cloverfield-Fan, also von dem Found-Footage-Film, den Abrams damals produziert hat. Den habe ich erst vor 3 Wochen das erste Mal gesehen, tatsächlich. Ah, okay, krass. Ja. Und habe mich total gefreut und dachte aber erst, ob das gut wird. Und dann war der Film halt wirklich richtig gut. Also der wurde ja auch hochgelobt durch die Bank. Ja. Und ich finde, der Film war schauspielerisch super, der war inszenatorisch astrein, wie du schon meintest, das ganze Kammerspiel, die drei, ein John Goodman, du weißt irgendwie die ganze Zeit nicht so wirklich, was abgeht. Es ist die ganze Zeit so eine, ja, schwummerige Atmosphäre irgendwie. Total super. Und finde ich, also wenn man den gesehen hat, dann sollte der echt in die Top-10-Liste rein. Also das war auch eine der großen Überraschungen dieses Jahr für mich. Der hat mich echt umgehauen, ja. Hast du ihn gesehen, Stefan? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ah, okay. Deswegen wäre es auch ganz cool, wenn ihr das Ende nicht verratet. Ja, alles klar. Nein. Okay, deine Nummer 6, Stefan? Ach so, ja, meine ist Zoomania. Mal ein Animationsfilm. Okay. Ich glaube, auch der einzige, ach nee, einer kommt noch. Ja, ja, auch von Disney, wo ich habe übrigens einige Disney-Filme in meiner Liste, weil die aber auch einfach gute Filme machen. Und Zoomania ist für mich einer der besten Animationsfilme der letzten Jahre, muss ich sagen. Da ich ja mit Alles steht Kopf nichts anfangen konnte, so wirklich. Ach so. Dieser Gefühlsding war ja auch 2016, glaube ich. Nee, letztes Jahr. Das war 15. Ach so. Ja, und Zoomania ist einfach, ich weiß nicht, da stimmt einfach so vieles. Also zumal diese Idee mit den lebenden und aufrechtgehenden Tieren, okay, das gab schon öfter, aber wie sie das in dieser Stadt, also dieses Zootopia heißt es, glaube ich, wie auch der Film im Englischen eigentlich heißt, das passt einfach alles. Das sind so viele Ideen da drin, die einfach faszinieren, dass da diese für Hamster oder was das war, für so eine kleine Stadt in der großen Stadt gab. Und dann gibt's den Safari-Distrikt und den Polar-Distrikt, genau, und so weiter, sowas. Und wie die Busse aussehen, dass es da so einen hohen Ausguck gibt, wo quasi die Giraffenhälser reinpassen und so weiter. Das war alles schon. Also allein dadurch ist es schon, es gibt immer was zu sehen in dem Film, man findet immer wieder irgendwas Neues. Und dazu gibt es dann halt eine Geschichte, die spannend ist, die überraschend düster auch ist. Also es ist halt ein Krimi eigentlich. Ja. Und dann noch mit einer Botschaft, so Antirassismus. Na gut, es ist halt, ist halt nicht so unbedingt clever umgesetzt, aber finde ich eigentlich ziemlich gut, wie die das gemacht haben. Und allgemein war der Film einfach super unterhaltend und hat einfach Spaß gemacht. Ja. Kurze Frage, abseits davon, du hattest doch vor kurzem diesen Film, Animationsfilm Sing oder so gesehen, ne? Nee, habe ich nicht gesehen. Ach so, ich dachte, den hättest du gesehen. Okay, gut. Nee, habe überlegt, ob ich den sehe, aber ich glaube, der wäre auch nicht in die Liste gekommen. Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, aber da merkt man einfach bei Pixar und Disney, das ist noch ein Sprung zu allen anderen. Zootopia ist aber nicht Pixar. Nee, aber Pixar würde ich noch dazu zählen. Also das ist ja von Disney Animation Studios. Genau. Genau, und Pixar und Disney Animation Studios, die sind einfach meiner Meinung nach allen anderen reinen Animationsstudios so weit voraus. Also im Vergleich habe ich ja Pets gesehen. Und Pets fand ich jetzt, also ich meine jetzt auch nicht unbedingt von den Animationen, sondern von den erzählerischen. Also die haben da noch irgendwie viel bessere Ideen. Auch wenn ich jetzt Sing sehe oder ja, so. Ja, ja, ja. Also was Amerika angeht, ja, aber nicht Studio Ghibli. Ja gut, nee, Studio Ghibli würde ich jetzt, ich meine ja auch wirklich Computeranimationen. Also nicht Ghibli sind ja auch teilweise komplett. Ja, aber Ghibli ist noch was anderes, ja. Ja. Aber ja, also stimmt schon, Disney liefert schon sehr, sehr ab. Und vor allem, wir müssen ja mal sagen, ne, also wir haben alle eine Menge Disney-Filme, über die wir hier reden. Also wenn wir über Star Wars reden, reden wir über Disney. Wenn wir über Marvel, wenn wir über das MCU reden, reden wir über Disney. Wenn wir über Disney-Animationsfilme reden, reden wir über Disney. Also wir reden so gut wie nur über Disney. Ja. Das ist gerade das Unfassbare, was die gerade da machen mit dem Filmmarkt. Ich fand Zootopia oder Zoomania, wie auch immer man jetzt nennen will, auch super bescheuert, diese zwei Titel. Ich fand ihn gut, keine Frage. Wahrscheinlich in meinen Top 15 wäre er irgendwo unten aufgetaucht. Auch genau aus den ganzen Gründen, die du jetzt auch meintest. Also der ist halt kreativ, man entdeckt immer wieder was. Es ist macht einfach einen Spaß, diese Welt irgendwie zu erkunden, während man den Film guckt. Aber ich fand es dann, weiß nicht, irgendwie an ein paar Stellen fand es irgendwie ein bisschen so, naja, also ich will jetzt nicht irgendwie zu plump sagen, weil es ist halt ein Animationsfilm. Ich kenne wenige amerikanische Animationsfilme, die jetzt super intelligent sind. So. Ja. Aber auch im Vergleich zu anderen Animationsfilmen fand ich den noch cleverer. Also auch diese ganze Krimi-Geschichte, da habe ich schon überlegt, ob das so ein Kind auch wirklich von vorne bis hin versteht, was da gerade passiert. So. Ja gut, okay, darüber habe ich noch nicht nachgedacht, da kannst du recht haben. Ja. Aber das, also für mich war es halt unterhaltsam. Ja.